Ja, wir sind wieder bei der Berliner Runde. Herzblutfreie Szene, Sendung Nummer 4. Und wir sind hier auf Colabo Radio im Pi-Radio-Verbund. Und das sind die fantastischen Frequenzen 88,4 Megahertz in Berlin und 90,7 in Potsdam und im Stream auf www.colaboradio.de. So, jetzt haben wir den Trailer-Part schon lässig hinter uns und Gemacht. wir haben Gäste hier und sind mehrere Personen generell im Studio. Ja. Deswegen fange ich mal an. Gegenüber von mir sitzt der Thomas. Hallo Hallo Marco, Thomas. grüße dich. Schön, dass wir wieder zusammensitzen und über die freie Szene reden. Und wir haben eine Gästin heute bei uns im Studio. Und jetzt kommt der Teil, vor dem ich mich die ganze Zeit fürchte. Jetzt müssen wir den Namen sagen. Oder stell dich doch mal selber vor, weil wir haben gerade vom Anfang gesagt, ich traue mich nicht, deinen Nachnamen zu sagen. Okay, gut. Also ich bin Susanne Hrudina, freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Susanne, schön, dass du da bist. Wir haben dich eingeladen, weil es war Performing Arts Festival, jetzt in Berlin. Und du hast mit dem Performing Arts Festival und dem LAFT zu tun. Genau. Richtig. Was machst du denn so Schönes, wenn du beim Performing Arts Festival? Also genau, das Performing Arts Festival Berlin hat ja in diesem Jahr zum zweiten Mal stattgefunden und gerade vorgestern ist es zu Ende gegangen. Wir sind alle noch ein bisschen erschöpft, aber sehr glücklich. Und ich mache quasi, ich koordiniere das Programm im Rahmen des Festivals. Also Das heißt, du hast die Auswahl getroffen, wer was wann wo spielt, oder du koordinierst im Sinne von, du sagst den Leuten, was. naja, es ist so eine Art von Programmleitung. Also es Ja. gibt, das Festival besteht ja aus einem großen Teil, der unkuratiert ist. Das ist auch das Besondere an diesem Festival und das war auch die Absicht der Akteurinnen der Szene und des LAFT Berlin, des Landesverbands Freie Darstellende Künste, der als Veranstalter ist dieses Festivals, weil wir ja einfach die größte freie darstellende Szene der Welt gerade hier in der Stadt haben. Also nicht gerade, schon seit geraumer Zeit. Und es einfach nicht angemessen wäre, daraus, also wer soll da was auswählen? Also bei der Vielfalt und Bandbreite, die wir hier in der Stadt haben, über alle Sparten hinweg, von Sprechtheater, Performance natürlich, Tanz, Musiktheater, Kinder- und Jugendtheater, Figuren- und Objekttheater. Also wer will da auswählen, was man da jetzt zeigt? Deswegen haben wir sozusagen den Ball wieder zurückgespielt in die Szene, damit es auch wirklich ein Festival von der Szene für die Szene ist und dann aber auch für alle Berlinerinnen und Berliner und nationalen, internationalen Gäste und haben einfach die Spielstätten im Grunde gebeten, schlagt ihr doch vor, was ihr zeigen wollt. Also wenn wir jetzt eine Woche Programm machen, was ist das, was ihr da präsentieren wollt? Und darüber hinaus können sich dann Künstlerinnen und Gruppen auch im Tandem in der Spielstätte ebenfalls bewerben. Also es gibt diese offenen Einreichungen für diese professionellen Arbeiten natürlich. Das ist das, was das Festival macht. Und genau, und daraus entsteht das Programm und dann baue ich aber auch, also Ja. wie, was sind geschickte Uhrzeiten, wo sollte man vielleicht nicht nebeneinander spielen, was sitzt woanders besser? Also manchmal kann man da ein bisschen beraten und nachhelfen und dann einfach auch ein Begleitprogramm dazu zu entwickeln, was Sinn macht, was nochmal für die Künstlerinnen und Künstler Sinn macht, was aber auch den Zuschauerinnen vielleicht Zugänge schafft, die nicht so informiert sind oder nicht so abenteuerlustig, sich da einfach reinzustürzen. Du warst ja so nett und hast uns ein Programm mal mitgebracht. Das hat ja so Taschenbuchdicke, also das ist gut ein Zentimeter dick. Also das Programm ist riesig. Wie viele Veranstaltungen, weißt du Es das? waren in diesem Jahr 129 Produktionen an 60 Spielorten und das ohne Begleitprogramme. Wahnsinn. Allerdings auch noch mit dem Introducing. Das ist die Nachwuchsplattform, also mit dem Namen Introducing, weil Nachwuchs ist auch immer so ein Wort. Und da sind nochmal 9 Produktionen kuratiert worden. Also mit zusammen mit den 4 kooperierenden Spielstätten Ballhaus Ost, Hau, Hebbel am Ufer, Sophienseele und Theaterdiscounter, um da nochmal ein besonderes Fenster für die Neuanfängerinnen im Beruf oder die, die neu in Berlin sind, also der Nachwuchsbegriff ist auch da ein bisschen weiter gefasst, die nochmal in so einem geschützten, speziellen Fenster gezeigt werden. Ich würde gerne noch mal einen Schritt sozusagen in die andere Richtung gehen, weil mich würde interessieren, wie definiert ihr denn eigentlich freie Szene? Weil das war auch Thema unserer ersten Sendung. Was ist die freie Szene eigentlich? Was ist da eure Antwort drauf auf freie Szene. Vielfältig, vielfältig. ja, das ist natürlich, also so ganz scharf sind wir da auch nicht in den Begriffsabgrenzung, weil es auch einfach die Erfahrung lehrt, dass das so scharf gar nicht funktioniert. Sicherlich ist es das, was nicht im institutionalisierten Theater stattfindet. Das ist klar, was also sozusagen die freien Produktionsbedingungen hat, dass es nicht einen Daueretat gibt, einen festen Spielort, der so in der Stadt verankert ist, dass er auf die nächsten 100 Jahre hier sitzt. Es ist sicherlich auch, also es ist das Professionelle, was uns, also alle Menschen, die wir meinen, haben, seien sie jetzt Performer, Regisseure oder Dramaturgen, Dramaturginnen, die haben das als Beruf. Und es ist auch sicherlich diese Selbstermächtigung und auch eine Art von Selbstständigkeit, in der man da arbeitet. Mhm. Also nicht in Angestelltenverhältnissen. Und dann gibt es sicher auch irgendwann die Abgrenzung sozusagen zum kommerziellen Theater, die gänzlich ohne Förderung dann auch mit anderen Ticketpreisen und auch anderen Inhalten nochmal sozusagen andere Programme machen. Aber ich glaube, dieses Freie, also das Freie im Produzieren, das Freie im dem eigenen Impuls zu folgen, jetzt eine Produktion, eine Arbeit zu machen oder eine Spielstätte zu öffnen. Das ist ja in Berlin unendlich oft passiert, Gott sei Dank, sonst hätten wir diese Landschaft nicht. Also dass einen keiner einsetzt. Und aber gleichzeitig natürlich auch, Freiheit ist auch immer Unsicherheit. Also was jetzt sozusagen auch die den Status der Existenz so betrifft. Ja. Das deckt sich zu großen Teilen mit dem, was der Nils Förster von der Brotfabrik dazu auch sagte und was er auch jedem auf den Weg mitgibt, dass also Unsicherheit ist ein großes Plus und gleichzeitig ein großer Fluch. Ja, das ist tatsächlich aber, was die freien Produktionsbedingungen, glaube ich, am meisten verbindet, ne? Ist diese Gefahr vor man weiß nicht, was in Zukunft kommt. Du sagst, wir haben die größte freie Szene der Welt. Mhm. Ja, was macht dich so sicher, dass wir hier... Das sind einfach Zahlen. Ne? Also das sind Zahlen, die man sich anguckt. Also man guckt jetzt natürlich in bestimmte Orte und Städte und weiß, was da im Jahr produziert wird. Man weiß, wie viele Spielorte es gibt. Und vor allem können wir hier auch sagen, wir wissen, wie viele aus den anderen Städten kommen. Also wie viele aus London kommen, aus Paris kommen, es sind viele aus Israel da. Es ist in den letzten Jahren doch, in den letzten 5 bis 7 Jahren extremer Anwuchs auch nochmal der Szene, die eben auch dadurch sehr, sehr international ist und eben diese Dynamik. Also die Berliner Szene ist an keinem Tag die gleiche. Das muss man auch sagen und also daran merkt man das, dass dem so ist und das ist natürlich geschichtlich der Historie der Stadt geschuldet, ne? Dass einfach nach der Wende gab es so Freiräume, also es gab so eine, gerade eben in den Ostteilen der Stadt auch, also Leerstand, einfach Häuser, die niemandem gehörten, um die sich keiner gekümmert hat und wo sich Künstlerinnen und Künstler dann dieser Orte auch angenommen haben, die auch gerettet haben, die auch saniert haben mit eigener Hände Arbeit oder, also das ist ganz wichtig gewesen und da war plötzlich wahnsinnig viel möglich. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied zur anderen Stadt und damals noch die Preise auch sowohl, dass man leben kann für einen vernünftigen Kurs in der Stadt, als auch diese Räume gut finanzieren kann. Und das ist natürlich das, was jetzt wirklich zunehmend auf der Kippe steht und Gefahr ist. Und das bedeutet, es gilt jetzt aber nicht nur für die darstellenden Künste, sondern insgesamt für alle künstlerischen Sparten der Stadt, dass da etwas in Gefahr ist. Ja, es ist, dass wir etwas verlieren, was diese Stadt aber zutiefst auch ausmacht und auch sehr attraktiv macht für Besucherinnen und Besucher. Und ist da für euch dieses Festival so eine Art, es klingt so ein bisschen wie die Leistungsschau der freien Szene, sagen wir es mal so. Ist das für euch so eine Art Weg gewesen zu sagen, okay, wir wollen darauf aufmerksam machen, dass es das alles gibt, um das zu erhalten? Oder was war der Auslöser, dass ihr vor, letztes Jahr gab es das erste, gemacht, jetzt ein Festival der freien Szene? Naja, also aufmerksam muss man tatsächlich nicht mehr machen, muss man manchmal mehr den Berliner machen oder die Berlinerin als die Gäste von außerhalb und international. Also das ist schon soweit bekannt, dass es bei vielen Kuratorinnen und Kuratoren großes Interesse gibt an dem, was hier in Berlin produziert wird, weil das so wahnsinnig viel ist, weil das so innovativ ist. Aber sicherlich war das ein Grund zu sagen, so, wir schaffen jetzt den Rahmen, damit dieses Interesse auch mit den Künstlerinnen und Künstlern zusammenkommt. Ja. Und es ist ja nicht sozusagen nicht das erste Festival der freien Szene in Berlin, sondern es gab vorher das 100-Grad-Festival 12 Jahre lang. Mhm. Zum Schluss hin waren es dann auch diese 4 Spielstätten, die ich vorhin genannt habe, die das veranstaltet haben, allerdings in ihren 4 Häusern. Und es konnten sich die ersten 100 bewerben und die waren dann drin. Und das war nicht mehr, also einfach nicht mehr das angemessene Format für das Anwachsen der Szene und auch für die zunehmende Professionalisierung, weil man eben oft gekürzte Versionen zeigen musste, kaum Probenzeit hatte, wenig auf- und abbauen konnte, es musste alles sehr schnell gehen. Das hat Spaß gemacht, das war richtig für die Zeit, aber dann war eben der Punkt, sowohl bei den Spielstätten als auch bei der Szene selbst zu sagen, okay, das ist es nicht mehr. Wir müssen da eine professionellere Basis schaffen. Und genau, und da in wirklich auch in Zusammenarbeit, im Dialog aus der Szene heraus ist eben dieses Festival-Konzept entstanden. Und ich freue mich so, dass man auch da jetzt eben nicht nur 4 Spielstätten sieht, sondern eben 60. Und also es gibt noch mehr in der Stadt und es sind nicht die gleichen wie letztes Jahr. Aber es werden nicht nur die Künstlerinnen und Künstler sichtbar, sondern auch die Produktions- und Präsentationsorte, und die gehören ja genauso dazu. Es gab dann auch so Touren durch verschiedene Orte mit jeweils auch den Leitern der Bühnen. Das fand ich ganz spannend. Also es war ja eh generell relativ viel so ein geführtes Beiprogramm noch dazu. Genau, also ich mit den Leiterinnen jetzt nicht, es gab was für Fachpublikum, da wo wirklich die eben nationalen, internationalen Fachbesucherinnen von teilweise den Leitungen der Häuser durch ein paar Häuser geführt wurden. Das war aber eher sozusagen für die speziell. Für das Publikum haben wir 13 Touren, sogenannte geführte Touren, entwickelt oder sozusagen in Auftrag gegeben eher. Und die Idee ist, da wir ja nicht kuratieren, den Ball auch wieder zurückzuspielen und Akteurinnen und Akteure der Szene zu bitten. Also das können auch wieder Performer sein, Dramaturgen, Regisseure, Tänzerinnen. Kuratiert ihr für einen Tag euer Programm unter einer Überschrift, unter einem Titel, das, was euch interessiert, das, was vielleicht eurer eigenen Ästhetik nahe kommt, und nehmt doch Zuschauerinnen und Zuschauer mit und den Tag mit euch da zu verbringen. Und man besuchte dann immer, es waren immer 3 Produktionen, die man gesehen hat, und es ist dann eben so eine temporäre Zuschauergemeinschaft, die sich da bildet, und man geht zwischendurch auch was essen und redet, und es kriegt so auch ein eigenes Leben, genau. Ja, okay, also eine besondere Form der Zuschauerführung, oder? Mhm. Ja. Also ich habe zum Beispiel nur gelesen, es gab eine Comedy-Führung, wo jemand eben sich 3 comedy-artige Performances ausgesucht hat und dann da so zwischenhin ist. Fand ich klang ganz spannend. Meinst du mal, worüber es sich zu lachen lohnt? Ja, die genau. Tour? Okay, das war jetzt nicht so Comedy, aber es ging um die Frage, ob es denn, warum denn so wenig Humor noch auf der Bühne vorhanden ist, oder beziehungsweise so wenig Humor überhaupt offen zugegeben wird, oder als, ja. Bist du zufrieden mit dem Festival? Total. Ja, man weiß es, also das ist, man weiß es ja immer vorher nicht, aber es ist so eine Entwicklung auch zum letzten Jahr. Ja. Weil das war ja wirklich ein sehr schneller Start und auch nicht ganz ausreichend eigentlich finanziert im letzten Jahr, weil wir haben gedacht, wir legen jetzt vor, es muss das Festival jetzt geben, es braucht diesen Rahmen, diese Plattform. Und man kann natürlich nicht überall sein, aber ich habe mich bemüht, möglichst viel anzuschauen und sowohl irgendwie die Fachbesucherinnen zu treffen, als aber auch in den Spielstätten zu sein und zu gucken und zu fragen. Und ich habe viel volle Häuser gesehen. Ich habe gehört, es waren andere Zuschauerinnen und Zuschauer da als gewöhnlich. Es war alles so lebendig. Es wurde unglaublich viel geredet. Es hat sowas Trubeliges, Quirliges gehabt. Und überall und auch im Festivalzentrum haben wir bis in die Nacht getanzt, also das war in der alten Münze, wo man sich einfach immer nochmal traf und der Jörg Albrecht ein tolles Programm, so ein Rahmenprogramm gemacht hat, und dass man eigentlich so, ich bin total K.O., aber wirklich glücklich und zufrieden. Und dann kommen jetzt natürlich wertet man dann alles nochmal aus und holt noch mehr Stimmen ein. Aber wenn ich gesprochen habe, habe ich erstmal eine gute Resonanz gehört und auch die Künstlerinnengruppen sind zufrieden. Ah, schön. Aber dieses Festivalzentrum, das gab es letztes Jahr noch nicht, oder? Wenn ich das richtig erinnere? Genau, ja. Das sind so die Sachen. Also wir hatten wirklich wenige Monate nur, also im Grunde genommen so von März bis dann Mai, um das richtig vorzubereiten. Das ist natürlich viel zu kurz für ein Festival. Und hatten eben auch limitierte finanzielle Möglichkeiten, weil das ist natürlich das, was das Festival sozusagen auch stellt und tut für die Künstlerinnen und Künstler, dass wir diesen Rahmen schaffen. Und das war uns ganz wichtig und das wussten wir im Grunde genommen letztes Jahr auch schon, aber es war nicht realisierbar. Und gerade bei so einem dezentralen Festival in der ganzen Stadt ist es absolut wichtig, einen zentralen Treffpunkt zu haben, den alle irgendwie gut erreichen können und wo man vielleicht in alle Windesrichtungen über den Tag verteilt war, aber sich dann abends oder nachts wieder trifft. Da hatten wir auch das tolle Format Popquiz, wo also auch immer eine Akteurin oder Akteur der Szene auf eine sehr unterhaltsame, das war einmal mit Daniel Brunet, das war schon fast dem Leiter des Ingel Theater Berlin, das war schon wirklich Stand-Up-Comedy fast, wo man eben nicht so ein dramaturgisches, analytisches Mitternachtsgespräch macht, sondern eher über Begriffe in Kommunikation mit dem Publikum. Wer hat Tiere auf der Bühne gesehen? Wer hatte extreme Temperaturkontraste? Und es hat sehr gut funktioniert, weil es einfache Fragen waren und jeder Zuschauerin, Zuschauer konnte dann sagen, ja, ich habe das erlebt, ich habe das. Und dann hat man doch sehr unterhaltsam einen schönen Überblick über den Tag gekriegt. Mhm. Kannst du ein, zwei Produktionen nennen, wo du sagst, das sind so für dich Leuchttürme des Festivals gewesen, wo man auch sagt, das ist vielleicht auch nur in Berlin zu sehen oder sowas geht hier nur, also wo man einfach mal auch dem Berliner sagt, ihr habt die Chance, euch das öfters anzugucken, weil das vielleicht Berliner Gruppen sind, die aber eigentlich unterm Radar fliegen, also weil das ist ja so ein bisschen das Thema, was ich immer so für die freie Szene mitnehme. Es gibt so viel, es gibt ein großes Angebot und man fragt sich, wie wählt man daraus aus? Man sicherlich als Besucher oder als hier Lebender sucht man sich irgendwann mal ein Theater oder eine Spielstätte, die man mag, wo man vielleicht auch mal Experimente eingeht. Aber ich glaube, es ist die Erfahrung von uns allen in der freien Szene. Man muss ja hier nicht nur rufen, dass man was macht, man muss ja sehr laut brüllen, damit man in der Stadt überhaupt wahrgenommen wird mit all der Menge der Angebote. Und kannst du sowas nennen, wo du sagst, da ist jemand eigentlich zu Unrecht unterbeachtet? Also ich würde eher sagen, also die ganze Stadt, die ganze Szene sind lauter Leuchttürme. Also da sind wir wieder bei einer Angemessenheit. Also für wen, für was? Ich finde das nicht richtig. Also gerade deswegen ist das Festival eben auch nicht eine Auswahl von 20, wo einer sagt, das ist es jetzt. Genau das wollen wir nicht. Ja. Sondern wir wollen da im Prinzip auch versuchen, wirklich, dass es ein demokratisches Programm ist und jeder, das sieht man hier in dem Buch, in dem Programmbuch, jede Produktion hat ihre Seite, egal wie groß oder klein und klein heißt ja nicht, dass sie nicht bedeutsam sein kann, dass ich das so einfach nicht sagen kann, also was natürlich in Berlin, es gibt sowas wie einen kleinen Wasserspeicher, in dem vier Elemente Wasser spielte. Das ist halt natürlich ein besonderer Ort, site-specific. Das kann man nicht in jeder Stadt sehen, ne? Also an diesen Punkten oder dass es eine Produktion im Mauerpark gibt. Also das sind eher so die Sachen oder diese Pure Walks, die im Stadtraum passieren. Das ist natürlich extrem verbunden mit der Stadt, aber das heißt nicht, dass die in irgendeiner Art in der Relation anders als zu den anderen stehen. Es ging jetzt eher um diese Spezielle und ach, ich weiß nicht, ich mache schon so lange, ich habe früher auch schon Festival gemacht und ich finde, es ist immer eine Überforderung, auch wenn die Auswahl kleiner ist. Und ich finde, man soll sich der lustvoll hingeben. Ja, also ein bisschen auch verloren zu gehen, auch in der eigenen Stadt. Und es kann ja auch eine Entscheidung sein, ich gehe jetzt bei dieser Festivalausgabe ausschließlich an Orte, die ich noch nie gesehen habe, also Spielorte, oder gucke mir nur Gruppen an, von denen ich noch nie was gehört habe. Also ich glaube, so muss man für sich auch so ein Spiel finden. Und wie gesagt, mit den geführten Touren oder auch mit Wanderwegen, die man dann ohne Begleitung selber machen kann, haben wir auch nochmal thematisch, also Klassiker über die ganze Woche neu interpretiert. Über die ganze Woche kann man jeden Tag eine Sache sehen. Also ihr habt ja auch versucht, so Wege durchs Festival genau, zu legen. Genau, so rote Fäden oder Türen aufzumachen, eben genau für die, die jetzt nicht so viel Zeit haben, das alles zu studieren oder sich nicht unsicher sind. Und ich meine, du blätterst so schön gerade in dem Buch, mach doch einfach mal so und dann guck mal, auf welcher Seite du endest. Auch das könnte ein wunderbares Prinzip sein, das Festival zu besuchen. Im Gegensatz zu dir. genau, ja, ich erinnere mich an die lange Nacht der Theater. Das gab es ja auch mal als Idee in Berlin 3-4 Mal. Und die ersten zwei habe ich tatsächlich auch so genutzt, wie du das beschreibst. Wir haben uns eine Tour zusammengelegt zu Orten, wo wir eigentlich noch nicht waren, die ich noch nicht gesehen hatte. Und dann ist man den Abend lang gefahren mit dem Fahrrad und hat versucht, genau diese Orte mal zu besuchen und zu sagen, okay, da war ich noch nie drin. Ich gucke mir das eigentlich mal eher vom Gebäude her oder von der Location her an, als von der Produktion. Aber das ist ja hier beides letzten Endes, ne? Sowohl Orte als auch Produktion. Genau. Genau. Und also im Gegensatz zur langen Nacht, das ist natürlich immer so dieses Event, wo dann die ganze Stadt auf den Füßen ist und wo auch wahnsinnig viele Kompromisse wieder gemacht werden müssen für alle, die daran teilnehmen, weil da sind ja dann oft Ausschnitte aus Stücken zu sehen, auf 20 Minuten runtergekürzt. Das hat so seinen eigenen Charme, aber letztlich, um sich wirklich zu präsentieren, sich den Berlinern zu präsentieren und Berlinerinnen oder Besucherinnen, die aus anderen Städten kommen oder international oder eben auch tatsächlich vielleicht auch mal Gastspiele anzubahnen, woanders hin, ist das einfach nicht die geeignete Form. Das ist mehr so ein Spektakel, finde ich. Ja. Also so hatte ich das 100-Grad-Festival auch in Erinnerung. Das hat mir Spaß gemacht. Mhm. Ich bin noch, glaube ich, immer nur zwischen den Haus hin und her, weil die einfach so dicht beieinander sind. Und dann hat man also einfach geguckt, wie lange man Lust hat. Mhm. Aber es war halt sehr wenig zielgerichtet oder so als, ich beschäftige mich jetzt mal so intensiver mit irgendwas. Ja, es ist halt immer so ein bisschen so diese Kostproben. Also ein bisschen wie Verkostung auf der Weinmesse. Man geht so herum. Aber hier konnte man ja ganze Stücke und ganze eigentlich Performances sehen. Das ist das war auch der Grund, dass wir sozusagen aus der Weinverkostung rauskommen und es einfach den Raum gibt und die Zeit, die Sachen in ihrer Gänze und auch in den Umständen oder Bedingungen gezeigt werden, die sie verdienen. Vielleicht, ich würde, also mich treiben gerade zwei Fragen um. Zum einen, ich würde gerne noch was zum LAF fragen, aber auch nochmal ganz kurz zum Programm, weil ich habe die Seite mit den Spielorten in dem Festivalzentrum gefunden und ich versuche das mal zu beschreiben. Das ist eine Berlin-Karte, die geht ungefähr in der Ostausbreitung bis zum Treptower Park und der Westausbreitung schafft es nicht mal über den Tiergarten hinweg. Ja. Und ich frage mich, warum in West-Berlin, und das meint jetzt nicht das ehemalige Ostwest, sondern tatsächlich so ab eigentlich Bahnhof Zoo gen Westen so wenig, ich habe immer das Gefühl, es gibt sehr wenig Kleinkunstbühnen, sehr wenig Spielorte da drüben, oder ist das nur ein seltsames Gefühl? Kannst du das nachvollziehen, was ich meine? Also ich weiß, dass es mehr gibt, mehr Orte als jetzt beteiligt sind, gewesen sind in dieser Festival-Ausgabe. Das habe ich auch schon gesagt, es sind auch nicht die identischen Orte wie beim letzten Jahr. Die Bewegung ist ja auch drin. Man muss ja auch wissen, möchte und kann man sich präsentieren in der Festival-Ausgabe. Das muss man entscheiden als Spielort. Aber ich habe auch das Gefühl, dass sozusagen die Dichte doch ein bisschen weniger ist. Aber das, ja. Ja, ich frage mich, warum. Ist es tatsächlich der fehlende Leerstand der Ostberliner Seite? Aber weil Kreuzberg und Neukölln ja genauso gefühlt dicht sind mit Off-Kultur wie eben Prenzlauer Berg, Pankow oder. Also aber sind halt aber auch die dicht besiedelten Gebiete. Also ich meine, so raus nach Adlershof oder so ist halt auch ein bisschen weniger, wenn man jetzt. Ja, aber du willst mir doch nicht sagen, dass Charlottenburg nicht dicht besiedelt ist, oder? Ja, Charlottenburg, genau. Es gibt halt vielleicht so eine Mischung, dass eben da tatsächlich auch so hochpreisig ist, aber es gibt auf jeden Fall auch Theater. Also das ist ohne Frage. Aber dann geht ihr denn in der Gegend hin? Also ich gehe demnächst nach Reinickendorf. Wir haben ja noch unseren Tipp. Das ist mal wieder so eine Ausflugidee. Ja. Das Nationaltheater Reinickendorf. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Aber ja, natürlich, man geht im Kiez irgendwie. Also ich wohne ja dann doch eher so Weißensee, Pankow. Aber klar, man fährt aber schon durch die Stadt. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, ich würde tatsächlich sagen, das liegt jetzt in, weiß ich nicht, in Mitte, da fahre ich nicht hin oder in Kreuzberg. Also wir sind ja, das verstehen ja Menschen aus anderen Städten immer nicht so, wenn jemand sagt, oh, da brauche ich nur 30 Minuten mit den Öffentlichen hin. Das ist ja ganz in der Nähe. Da sagen andere Leute, 30 Minuten. Da gehe ich nicht mehr aus dem Haus. Das ist ja eine andere Stadt. Andere Städte. Ja. Im Ruhrgebiet bist du in einer anderen Stadt auf jeden Fall. Nee, ich dachte, ihr habt jetzt die 10 Spielstätten da in Charlottenburg, die, wo man jetzt sagen kann, die da klopft man mal an für die nächste Festival-Ausgabe. Ja, eben nicht. Also ich frage mich ja tatsächlich. Also Berliner Festspiele war ich jetzt letztens, aber das ist ja auch nicht unbedingt freie Szene. Das ist schon. Ganz und gar nicht eigentlich. Aber ja, also vielleicht noch die Charlotte irgendwie in der Beheimstraße da in Charlottenburg. Und es gibt sich ein paar Sachen, aber mir fällt dieses. Wir teilen das Phänomen. Ja, wir betrachten es ähnlich. Mit Erstaunen. Wir freuen uns auf Hörer. Zuschriften zum Thema. Vielleicht hat jemand eine Theorie, warum das ist. Genau, aber das war die Frage zum Thema Geografie. Die andere ist die zum Landesverband Freier Theater. Nee, Landesverband Freie Darstellende Künste Berlin. Entschuldigung. Gut unvorbereitet. Das sind diese langen Namen. Das ist auch, deswegen ist LAFT ja so schön. Und du bist nicht nur LAFT-Mitglied, sondern du bist Gründungsmitglied im LAFT. Genau, richtig, ja. Warum habt ihr den LAFT gegründet? Ja, weil es nötig war. Weil es also wirklich dringend nötig war, aus der Vereinzelung einfach mal zusammenzukommen. Es gibt ja jetzt, ich glaube, jetzt wirklich in allen Bundesländern in der Republik solche Interessensverbände. Also teilweise in Niedersachsen seit den 70ern, glaube ich. Und Berlin gehörte auch zu den letzten Bundesländern, die das irgendwie nicht hingekriegt hatten. Es gab vorher auch schon Anläufe. Aber das liegt eben tatsächlich daran, dass natürlich die Stadt auch so eine Entwicklung und Veränderung, es passierte so viel, es hat sich so umgebaut. Und dann war es wirklich in Anführungsstrichen schwierig, weil eben die Szene so groß war und so disparat und am Anfang ganz viele Künstlerinnengruppen gesagt haben, nee, also ich bin ja ganz anders als die und mit denen kann ich nicht irgendwie zusammen in so einen Verband gehen. Und wir haben gesagt, aber guckt mal, es geht jetzt nicht um die Unterschiede, die sollt ihr auch behalten, ihr sollt auch jetzt nicht, wir wollen euch nicht gesammelt ästhetisch vermarkten oder irgendwas. Es geht darum, dass wir die Arbeitsbedingungen gleich sind, dass die Sorgen gleich sind, die Bedürfnisse gleich sind und es geht darum, und in dieser Stadt noch viel mehr als in einem anderen Bundesländer, wo es kleinere Szenen gibt, die Stimme zu vereinen, weil es einfach um die Interessen geht. Es geht um eine Sichtbarmachung der Szene für das Publikum, für die Stadt, aber auch gegenüber der Politik. Es geht darum, auch mal zu sagen, wir produzieren so viel, wir machen die Stadt attraktiv, aber wir werden nicht in ausreichendem Maße gefördert. Also das zu bündeln und dann eine andere Kraft zu entwickeln, eine Solidarität, aber gleichzeitig auch aus dem Einzelkämpfertum rauszukommen, Netzwerke zu schaffen, Strukturen der Vernetzung und Professionalisierung und auch Weiterbildung. Das war eben das Anliegen und das war in dieser Stadt sehr, sehr nötig. Und da ist wahnsinnig viel passiert, muss man sagen, in den 10 Jahren. Also seit 2007 gibt es den LAFT. Sowohl die Zahlen, also der LAFT ist irrsinnig gewachsen, aber es sind viele tolle Sachen auch daraus entstanden oder der LAFT trägt auch viele tolle Projekte, wie jetzt eben das Performing Arts Festival Berlin, aber zum Beispiel auch das Performing Arts Programm Berlin, das es seit 2013 gibt. Und genau an diesen strukturellen Punkten arbeitet und an der Qualifizierung der Akteurinnen. Was macht ihr im Performing Arts Programm? Naja, es hat so unterschiedliche Bereiche. Also ein wichtiger Bereich ist eben tatsächlich Beratung und Qualifizierung. Das heißt, da haben wir auch alle die gleichen Fragen. Also manchmal braucht man eine Rechtsberatung, hat Steuerfragen, hat mit der KSK, gibt es Schwierigkeiten. Also da kann man sich einfach, es gibt ein bestimmtes monatliches Beratungsangebot und man kann sich beraten lassen, also als ersten Schritt kostenlos. Es gibt aber auch bestimmte Workshops, die wirklich zu einzelnen Themen dann nochmal, dann richtet sich vielleicht mal mehr an Produktionsleiter, dann geht es vielleicht mal mehr um den internationalen Markt oder solche Themen. Dann Distribution und Marketing, das ist sozusagen auch die freie Szene. Also da habt ihr nämlich auch zum Beispiel so ein Buch, das ich euch mitgebracht habe. Da ist mal so ein Überblick auch für internationale. Eine ganze Tasche. Toll. wo einfach mal die freie Szene vorgestellt wird und auch Deutsch und Englisch. Also einfach das, was wir hier haben, gebündelt in die Welt zu tragen und gleichzeitig für Interessenten Anlaufstelle zu sein. Dann gibt es dieses ganze komplexe Netzwerk, Wissenstransfer und Kooperationen. Also ganz wichtig sind da zum Beispiel der jährliche Branchentreff, der eben auch seit 2013 stattfindet, was wirklich so ein Kongress ist, über 3 Tage, wo es den ganzen Tag tolle Formate gibt, Workshops, Panels. Und dann auch sowas Praktisches wie die Proberaumplattform zum Beispiel. Also Räume sind ja essentiell für unsere aller Arbeit. Ich bin ja auch Regisseurin, habe auch eine Gruppe. Und die da den richtigen zu finden und den bezahlbaren. Und das, da gibt's, kann man suchen. Jetzt gibt es eine Software, die eigens dafür geschrieben wurde. Und dann auch nochmal Publikumsgenerierung und Vermittlung. Also es macht das Theaterscouting, ist wirklich so ein Monatsprogramm auch, wo Besucherinnen, die sich eben auch nicht so in die freie Szene trauen, über bestimmte Formate und Gespräche, also einfach Zugang bekommen, ein bisschen mit an die Hand genommen werden. Also das Theaterscouting ist auch aus dem LAFT heraus entstanden? Genau. Also aus dem, es ist Teil des von Anfang an des Performing Arts Programm, was auch vom LAFT oder jetzt dann namentlich wirklich Janina Benduski und Stefan Saalmann sozusagen konzeptioniert wurde. Das gab es dann in der 3-Jahres-Runde bis 2015 und dann wurde das Konzept nochmal ein bisschen, also musste dann auch neu beantragt, auch für sowas, das muss man ja auch finanziert kriegen und dann hat sich das noch ein bisschen strukturell verändert, aber das Theaterscoutings war von Anfang an dabei. Ja. Da vielleicht nochmal für die Zuschauer und Zuhörer das erklären. Da ist jemand auch geführt worden durch ein Theater oder durch ein Stück? Also da gibt es ganz, also auch Theaterscoutings ist ein ganzes Unterprogramm, was zahlreiche Aktivitäten hat. Also wie gesagt, es gibt dieses Monatsprogramm, es gibt eine eigene Website, theaterscoutings.de. Da kriegt man ein Monatsprogramm, da stehen bestimmte Vorstellungen, ausgewählte drin, wo man immer ein Extra hat. Also man hat immer hinterher ein Gespräch oder ein Vorbereitungseinführungsformat, man kann die Künstlerinnen und Künstler treffen. Das läuft durch. Dann gibt es da auch diese sogenannten Spielstättentouren, mittlerweile 4 verschiedene, die durch die Landschaft, durch die Häuser, auch ein bisschen durch die Architektur und die Stadt führen. Die habe ich auch konzeptioniert und auch diese Touren gemacht und führe die auch immer noch. Einmal im Monat gibt es die. Das ist noch so ein Format, aber genauso wird gearbeitet an neuen Vermittlungsformen. Ja, also auch immer zu überlegen, wie erreicht man das Publikum, auch die Arbeiten, die Produktionen verändern sich. Künstlerinnen und Künstler haben auch ein viel größeres Interesse zum Beispiel, Feedback auch zu kriegen, jenseits des Applauses auf ihre Arbeit und haben Lust auf Dialog. Und da gibt es ganz, ganz tolle Versuche, sozusagen neue innovative Formen zum Beispiel auch zu entwickeln. Das heißt, es ist auch nicht nur was steht, sondern auch das geht immer weiter. Und da genau, das wird geleitet von der Nathalie Franck auch schon seit Jahren. Also das ist sehr, sehr vielfältig. Da sind die Touren nur ein kleiner Ausschnitt. Das war das, was mir da dran begegnet ist tatsächlich so. Wir sind uns noch nicht begegnet da. Nee, ich habe auch so eine Tour noch nicht mitgemacht. Ich lade dich ganz herzlich ein. Komm doch mal mit auf eine Tour. Ja, total gerne. Wann ist das die nächste? Du darfst gerne Werbung machen. Ja, jetzt bin ich nicht vorbereitet. Ja, ne? Aber findet man ja oft. Einmal im Monat gibt es. Genau, außer im Sommer, da machen auch wir mal ein bisschen Pause. Mhm, genau, also wir schreiben es in die Shownotes auf jeden Fall rein, die ganzen Links. Dann sehen wir uns da. Würde mich freuen. Ich habe das Theater-Scouting tatsächlich schon erlebt, nach einer Vorstellung, die wir selber gespielt haben, dass dann jemand da war und eben das Nachgespräch geleitet hat. Schon 2-3 Mal in der Brotfabrik. sind wir ab und zu. Und deswegen, ja, das ist sehr angenehm, wenn da jemand ist, der sozusagen von vornherein sagt, es gibt danach ein Nachgespräch, wir können dann Fragen stellen und eben auch in der Pause ein bisschen zur da ist, einfach auch als Ansprechpartner und eben hinterher so ein Nachgespräch auch mit anleitet. Wir machen sowieso meistens eins und das ist aber ganz schön, wenn da einer sozusagen moderierend ein bisschen dazwischen steht, der man, also dass man das nicht auch noch selber machen muss. Auch noch, ja, ja. Genau. Deswegen, ich finde das eine sehr schöne Sache und da entstehen manchmal sehr spannende Auseinandersetzungen, weil die Leute auch dass sie sehr bewusst auch gehen, manchmal über Theaterscouting kommen und sagen, ich kann hinterher auch Fragen stellen. Also ich werde als Publikum hinterher nochmal mehr eingebunden in dem, was ich gesehen habe. Und das ist eigentlich eine sehr schöne, also für mich als Darsteller fand ich das einen sehr angenehmen Moment. Naja, und es eröffnet auch nochmal oder doch gibt nochmal mehr Gelegenheit für diesen Begegnungsraum, der zum Beispiel, also meines Erachtens nach oder meines Verständnisses nach Theater auch sein soll, Theater jetzt im weitesten Sinne, dass man einfach nicht rausgeht aus dem Raum und auf die Straße, dann ist man wieder jeder für sich in der Welt, sondern dass man sich da nochmal treffen kann. Und ich glaube, dass es auch vielen Menschen, die vielleicht nicht so jahrelange Seherfahrungen in der freien Szene haben oder sich auch vielleicht mal gewöhnen müssen an neue Formen oder entscheiden, welche der neuen Formen denn ihre sind, dass es eine gute Gelegenheit ist, weil das hilft auch. Es hilft, mit den Künstlerinnen und Künstlern zu sprechen hinterher oder andere zu hören, wie sie drüber reden, um sich zu orientieren oder zu sortieren und Gedanken auszutauschen. Ja. Ja, also wir kommen ja bei dir aus der Impro-Theater-Szene, wir fragen ja das Publikum relativ viel, wir sind ja tatsächlich darauf angewiesen, Vorgaben zu geben, aber wir antworten dann ja in künstlerischer Form, aber es gibt da dann den Rückkanal oft nicht mehr sozusagen. Warum habt ihr das so gemacht? Wie ist das entstanden? Und der Klassiker ist natürlich in einem Nachgespräch immer, wie viel ist wirklich improvisiert? So. Die Frage kommt irgendwie ständig. Ich habe aber übrigens ein anderes Gefühl dazu, dass also ganz im Gegenteil, dass die Schwelle hinterher mit den Akteuren zu reden beim Impro-Theater kleiner ist als in anderen Theaterformen. Weil, also in den meisten Theatern gibt es halt noch so einen Vorraum, die Leute kommen halt relativ schnell raus. Es gibt Gruppen, die sogar das Publikum einzeln verabschieden beim Rausgehen und dieses Gespräch als Punkt anbieten. Und ich das auch ganz spannend finde. Ja, also wie gesagt, das ist ja tatsächlich so, wir lassen uns ganz gerne erklären, was wir auch gerade improvisiert haben, weil man ja oft, also gerade wenn man Langform spielt und man sitzt auf da und denkt so, was haben wir denn eigentlich gemacht? Weil man hat das natürlich teilgenommen, aber was liest der Zuschauer dann aus diesem Ganzen heraus? Und deswegen, für mich sind die Nachgespräche immer sehr, als Abschluss auch für das, was man gerade gemacht hat, sehr angenehm. Deswegen, ich mag die sehr. Und wenn das jemand noch ein bisschen professionell begleitet, ist das ein... Oder auch mit einem neutraleren Blick. Ne? Ja. Also man ist selber, glaube ich, dann auch sehr involviert und... Ja. Das ist natürlich auch, man ist da noch so. Aber wie gesagt, da gibt es ganz viele tolle neue Formate. Da müsste mal die Nathalie Franck auch einladen. Also da kann man auch lang drüber reden. Wir sind ja monatlich auf Sendung. Ja, ja. Das können wir gerne machen. Das ist schon gleich vorgemerkt. Und der LAFT ist eigentlich ja letzten Endes die Interessenvertretung der freien Szene. Demgegenüber steht ja die sozusagen nicht freie Szene, die geförderten Häuser hier in der Stadt. Kannst du das ins Verhältnis setzen, wie das Verhältnis zwischen sozusagen freier Szene und, na, darf man jetzt unfreie Szene sagen, ist das die richtige? Naja, institutionalisiert oder ist dann genau. Letztlich der Begriff. Ins Verhältnis, also es gibt da, also ist die Frage, Verhältnis auf welcher Ebene, also wir sind sehr gut miteinander, also die Zeiten oder dass man sich so irgendwie irgendwas neidet, die sind längst vorbei, weil wir alle, also es sind auch Vertreterinnen der freien Szene, zum Beispiel im Rat für die Künste, also da begegnet man sich sehr auf Augenhöhe und teilt letztlich in der Welt, wie sie ist, noch dieses, das Theater da mit durchzutragen, was aber ich finde immer attraktiver wird durch dieses Live und durch den Moment. In der Förderung sieht es natürlich nicht so gleichgewichtig aus. Man muss immer noch sagen, dass 95% der Kulturförderung in die Institutionen fließen und 5% in die freie Szene. Also das meint jetzt insgesamt alle Sparten. Und da gibt es ja dann auch jetzt mittlerweile die Koalition. die aus allen Sparten besteht, dass man auch, weil man da nochmal wieder sich zusammentut und Interessen teilt. Also die freie Szene ist sehr groß in Berlin. Also wir haben irgendwie 23 Spiel- und Produktionsorte, nochmal zusätzlich 18 professionelle Kinder- und Jugendtheater. Also und dann noch die ganzen vielen kleinen Veranstaltungs- und Spielorte und teilweise sind es auch Produktionsorte, die kommen auch noch obendrauf. Über 500 Gruppen und Künstlerinnen. Also es macht schon einen sehr, sehr großen Teil aus. Ja. Aber eben es hat irgendjemand hat mal gezählt, dass die freie Szene im Jahr so 760 Premieren rausgebracht hat. Mhm. Ja. Das ist schon immens. Und das mit 5% der Kulturförderung. Ja. Und das ist natürlich so ein Hauptproblem, ne? Weil der LAFT ist ja auch ein Vertreter von eben vernünftiger Bezahlung von absolut. Künstlern der freien Szene. Und da, also wenn man selber Produktionen macht, man steht da schon, da rechnen sich die Zahlen relativ schnell hoch, weil klar, wenn ich jemanden 2 Monate oder einen Monat in eine Produktion einbinde zum Proben, dann muss der auch was verdienen. Und zwar, wenn er frei ist mit allem drum und dran, wo er sich selber versichern kann und so. Aber also das ist das, wo ich das letzte Mal sozusagen wieder über den LAFT gestolpert bin, wo ich tatsächlich mal gesucht habe, was wären denn angemessene Bezahlungen. Und da gibt der LAFT genau auch solche Ratschläge und sagt. Genau, also ja. Das ist aber auch sehr, sehr also ausgearbeitet. Man hat sich tatsächlich auch die Tarife der institutionalisierten Häuser, also was in NV Bühne, was wird da bezahlt und hat das sozusagen auch angeglichen, weil es das einfach einen Mindestlohn gibt, genauso, weil es sind genauso professionelle Menschen, ausgebildete Menschen, die da arbeiten und ihren Beruf da tun und das ist ein großes Anliegen. Das bedeutet in einem Schritt vielleicht erstmal auch für manche Produktionsbudgets, wie du sagst, die gehen nach oben. Aber da sind wir auch wieder am Punkt der Solidarität, weil da ist es wichtig zu sagen, okay, das betrifft auch wieder uns alle und letztlich arbeiten wir für unseren eigenen angemessenen Status und da kann man nur sagen, Leute, zieht es jetzt auch durch. Ja. Und da hat man natürlich schon auch in der Kommunikation mit dem LAFT, auch im Senat zum Beispiel ein offenes Ohr oder einen Ansprechpartner, dass die jetzt ja auch mittlerweile bei ihren Hinweisen zu den Projektfördertöpfen schreiben, dass sie eben empfehlen, die vom LAFT herausgegebenen Mindestlohngrenzen einzuhalten. Und in der Gemeinsamkeit nur so kommt man weiter und auch aus diesem prekären Arbeitssituationen heraus. Ja. Das ist wichtig. Die natürlich auch, wenn man es dann wieder umrechnet, auch klar, also wenn man selber eine Produktion produziert und man hinterher denkt, ich rechne jetzt mal spaßenshalber mal die Stunden zusammen, die ich da wirklich dran gesessen habe vor jedem Antrag, vor jeder Antragstellung, dann fallen die Mindestlohn, dann meistens so die Stundensätze unter die 2 Euro oder so, weil man natürlich immer mehr macht, aber ich finde, was ein Gespräch für mich war in letzter Zeit, dass mal jemand gesagt hat, früher haben wir eigentlich nur darauf geachtet, dass es Kosten sind für Bühne, für Requisiten und jetzt gucken wir wenigstens auch, dass die Leute was bezahlt bekommen. Wo ich so denke, ja, darum geht es ja eigentlich, ne? Dass das Menschen machen. Das ist eigentlich eine ganz, also da hat sich tatsächlich was geändert, auch in meiner Perspektive. Ich finde das absolut wichtig. Also, und du sollst dann auch anfangen, deine Stunden besser zu zählen, weil, ja. Nee, ich meine, das ist Arbeit, wirklich. Mhm. Also, bei all der Liebe und Leidenschaft, die wir haben, aber ich glaube, da sind wir eh, also, wir reden ja jetzt auch nicht über Traumgehälter, ich glaube, keiner hat 2 Villen, sondern es geht darum, dass es, wir arbeiten bei aller Leidenschaft eben und davon sollen wir auch leben können. Das ist übertriebene Forderung, glaube ich. Nein, ganz und gar nicht. Ja. Und wo ist der LAFT dann noch gerade am Arbeiten? Also was sind gerade so die großen Baustellen, an denen ihr, ja, die großen Fronten, an denen ihr kämpft? Die großen Fronten. Oder gibt es das nicht mehr? Seid ihr zufrieden? Habt ihr alles erreicht? Nein, nicht. Also es geht tatsächlich ein großes Thema. Also ich weiß nicht, es geht natürlich um Räume, Raum. Es gibt einfach verschiedene Baustellen. Es geht immer um die Fördertöpfe, die nach wie vor nicht so sind, wie sie angemessen werden oder wie man sie sich wünscht. Es geht auch darum, weiter an Gastspielmöglichkeiten, Wiederaufnahme. Also es gibt eine Wiederaufnahme für Förderung, aber da auch nochmal das zu verbessern. Es geht noch mehr auch um eine internationale Vernetzung, daran zu arbeiten, auch zum Beispiel eine Vernetzung von Festivals bundesweit, auch da in ein Netzwerk zu kommen, in Austausch zu kommen, auch Produktionen hin und her zu schicken und eben sowas wie den Mindestlohn. Es gibt so, es wird auf allen Ebenen da gearbeitet, kontinuierlich. Und es sind schon letztlich, bleiben sich die Themen ähnlich. Also es sind dann zeigt sich ja, glaube ich, sowohl im Festivalprogramm, wo ja zum Beispiel auch, glaube ich, deutsche Festivals in so einem Panel einfach mal vorgestellt wurden. Genau. Wie auch jetzt irgendwie auf den nächsten Events beim LAV, das glaube ich auch Betreiben eines Proberaums als Workshop. Mhm. Also man sieht diese Topics gleich, wenn man da so ein bisschen reinscannt. Ja. Und wie wird man LAV-Mitglied? Was muss man dafür tun? Muss man da euch was vortanzen, damit ihr sagt, du bist dabei? Also es ist wirklich ein Verein und wir machen das schon so, dass letztlich muss man es der Vollversammlung vorstellen oder fragen, ob irgendjemand was dagegen hat. Aber ich glaube, es fühlen sich da wirklich eben die professionell arbeitenden Künstlerinnengruppen angesprochen und dann kann man sich einfach melden und sagen, ich würde gerne Mitglied werden. Man kann dann wirklich, es gibt auch an vielen Orten in den Häusern so Mitgliedsanträge und das stellt man erstmal und schickt das ab oder meldet sich eben einfach per E-Mail an den LAVT. Und genau, also das sind meistens wirklich Kolleginnengruppen, die sich da melden oder das, wenn sie Teil der Szene sind, dann haben sie auch, sollen sie auch Mitglied werden. So. Weil sie, also man kann als Gruppe oder auch als Einzelperson sozusagen LAV-Mitglied werden oder als Spielstätte, wenn man jetzt irgendwo, genau. Alles möglich oder sogar als sozusagen Fördermitglied, einfach so, das gibt es auch noch. Wenn man die zwei Willen hat, kann man als Fördermitglied einsteigen. Absolut. Genau. Einen so Proberaum ausbauen. Ja, wunderbar, wenn du so in die Zukunft schaust, was wünschst du dir für das Festival in den nächsten Jahren und auch für den LAVT? Kannst du so ein bisschen, also wo möchtet ihr noch hin? Wo möchtest du noch hin? Wen möchtest du gerne mal einladen? Das sind jetzt aber ganz viele Fragen gleichzeitig. Wir immer viele Dinge wissen, entschuldige. Ich versuche mir nur die Fragen zu merken. Für das Festival wünsche ich mir, dass es jetzt das soll ja jährlich stattfinden, dass wir einfach zukünftig eine vernünftige Förderung für dieses wirklich wichtige Festival, weil wirklich alle was davon haben, dass die verstetigt wird, dass es inhaltlich weiter so wächst und gedeiht. Ich wünsche mir noch ein bisschen mehr so Abenteuerlust vom Publikum, sich da reinzuwerfen. Ich wünsche mir, dass weiterhin so viele Spielorte, Künstlerinnengruppen, so tolle Produktionen einreichen während des Festivals spielen. Ja, und dass wir noch ein paar Sachen auch ausprobieren. Ich glaube, so ein Festival muss auch wachsen, soll es auch wachsen. Also es wird jetzt nicht stoisch jedes Jahr gleich sein, sondern wir gucken uns alles an, verändern ein bisschen, probieren mal was und ich wünsche mir, dass das alle mitmachen. Für den LAVT wünsche ich mir, naja, der steht ja eigentlich gut da. Wir haben einen ganz tollen, übrigens ehrenamtlichen Vorstand. Ja, das ist eine Wahnsinn. Also da muss man wirklich den Hut ziehen. Das ist eine wahnsinnige Arbeit, die so nebenher machen. Dass die weiter so, oder wir alle, also der LAVT besteht natürlich, der Vorstand tut eine Arbeit, aber es sind alles Mitglieder und jedes Mitglied kann eine AG aufmachen, ja, eine Arbeitsgruppe zu dem Thema. Es interessiert es jetzt nicht so, dass das von oben runter irgendwie diktiert wird, sondern jeder kann da was anfangen, was sein Thema oder ihr Thema ist. Und dass man da am Puls der Zeit bleibt und dass man stur bleibt und die Kraft nicht verliert. Also alle, sowohl die Mitglieder als auch der Vorstand und weiter einfach an dem arbeitet, was uns unter den Nägeln brennt, reagiert und vor allem Freiräume für darstellende Künste und für Künste überhaupt und für Gesellschaft in den Städten rettet. Ja, das ist also das ist ein Berlin-Thema, finde ich, wie Stadtteile dann auch aussehen. Aber wir sind schon am Thema Retten dran, nicht mehr am Schaffen, sondern wir sind tatsächlich jetzt schon dabei, dass wir sagen, wir müssen eigentlich den Stand erhalten? Beides. Also es geht darum, Ankerpositionen tatsächlich auch zu sichern. Ja. Hat man ja immer wieder erlebt, oder jetzt laufen auch so bestimmte Mietverträge aus, wo so eine auf 25 Jahre festgesetzte kulturelle Nutzung ausläuft. Und also jetzt ein Beispiel ist Theater UN, das jetzt sehr, also wir wissen noch nicht, wie es ausgeht, aber wo jetzt erstmal die Nachricht kam, dass nach all den vielen Jahren der Mietvertrag nicht verlängert wird. Und das ist so bedauerlich, weil das wirklich eine Perle ist und die eine ganz wichtige, tolle Arbeit machen. Es gibt aber auch andere Häuser noch, die zittern. Ja? Also der Theaterdiscounter, da ist klar, irgendwann wird es dieses Haus nicht mehr geben. Es ist in zukünftigen Bebauungsplänen nicht mehr vorgesehen. Also was damit ist, sichern, aber gleichzeitig auch schaffen. Weil wenn wir über das Anwachsen der Szene reden, ja, und auch über auch eine steigende Produktivität, braucht es auch in einer gewissen Art mehr. Also Proberäume sind irgendwie absolut wichtig, auch Arbeitsräume, also auch teilweise Probe-Büro-Mischräume zum Beispiel oder Lagerraum. Ja. Ich habe Requisitentaschen unter meinem Tisch stehen zu Hause. Also das ist manchmal so, das sind alles so manche Aspekte. Mancher Privatkeller ist da. Also es erhalten und tatsächlich neu schaffen den Bedürfnissen. Also wir sind noch nicht da angekommen, dass wir den Raumbedarf decken können, der da ist. Mehr Raum. Raum sichern, Raum schaffen. Wir wollten erstmal vielen Dank. Ja, also wir müssen mal noch ein bisschen Vorschau machen, Makro. Ja, also wir planen. Genau, wir beziehen dich natürlich da gerne mit ein. Erstmal vielen Dank. Aber das ist ja genau das, was wir uns halt auch wünschen, dass wir mit der freien Szene bei dieser Sendung ins Gespräch kommen und da. Ja, schön, dass du trotz Festival-Hangover sozusagen hier bist. Also wir haben zwei Richtungen. Wir wollen immer gerne nach hinten gucken und nach vorn. Bei nach hinten, hast du denn Sachen gesehen außerhalb des Performing Arts Festival im letzten Monat noch? Ganz spontan, wahrscheinlich nicht. Du kannst doch schon mal drüber nachdenken, weil ich kann ja sonst auch mal anfangen. Also ich habe nämlich zwei Musicals gesehen, The Last Five Years, was ein Off-Theater-Musical vom Broadway ist, von 2001, das in der deutschen Version in der Brotfabrik war. Und das ist ganz spannend, weil es ist ein Duo-Musical und die Beziehung wird von dem einen vom Anfang zum Ende gesungen und bei der die andere Person vom Ende zum Anfang. Und die haben nur in der Mitte ein gemeinsames Duo, was dann die Hochzeit ist. Und es ist halt sowohl ergreifend und dramatisch die ganze Zeit. Das ist ganz irre. Wenn das nochmal kommt, für mich unbedingt ansehen, Geschichte. Und ich habe noch ein Musical gesehen, Kopfkino. Das war in der Neuköllner Oper und Thomas Zaufke und Peter Lund, die sind beide Dozenten an der UdK und die machen jedes Jahr da so einen Abschluss-Musical für den Musical-Jahrgang und gerade tänzerisch war das irre. Die haben meistens so, dass sie da so 10 Leute haben, die alle etwa gleiche Rollenverteilung haben, um eben so ein bisschen dieses Universitäre abzudecken, aber es war sehr, sehr spannend. Du warst also in den Musicals in diesem Monat. Ja, Musical. Also ich habe noch ein paar mehr Sachen gesehen, aber ich dachte mir, ich pick mal zwei raus. Von den Impro-Sachen, ich habe Impro Noir gesehen im Tick Nord, das wird auch mehrfach noch gespielt und es ist visuell ganz stark. Also es ist ganz theatrales Impro. Genau. Da hast du auch einen Artikel zugeschrieben auf Impro News. Wer jetzt interessiert, der kann da mal nachgoogeln. Hast du noch was aus dem letzten Monat? Ich bin tatsächlich durch diese knapp 130 Produktionen völlig überlagert im Kopf gerade und hör euch ganz gut begeistert zu. Ich war auf den Ruhrfestspielen in Recklinghausen. Ich habe nur eine Produktion gesehen, die ein Live-Hörspiel war und die hat mich sehr geärgert, deswegen werde ich sie nicht featuren. Aber das ist ja auch manchmal schön. Ich saß mit zwei Kollegen in dieser Vorstellung und wir fanden sie alle nicht gut, aber alle hatten andere Probleme damit. Das war immer so, das hat mich nicht gestört, mir hat das gestört und so. Und das ist auch schön. Manchmal sind ja diese Vorstellungen, wo man rausgeht und sagt, das hat mir eigentlich nicht gefallen, auch sehr schön, weil die sehr anregend sind. Deswegen, ich finde es ja eigentlich immer, man muss den Leuten mehr Mut zusprechen, sich Sachen anzugucken und das auch schlecht zu finden und einfach diesen Moment, man lernt viel Kritik über sich selbst, genau. Also man kann dann besser präzisieren, woran einem eigentlich gelegen ist. Also ich finde, das hilft wahnsinnig zum Gedanken sortieren und Klarheit schaffen. Ja. Und ich glaube, da sind wir auch wieder an dem Thema dran. Darüber sprechen ist das, genau. Und es muss einem nicht schmecken, sozusagen. Man kann ja sagen, der Koch hat es gut gekocht, es hat mir nicht geschmeckt. Oder man sagt, es war nicht, weil es nicht gut gemacht war. Das sind immer nochmal zwei Sachen. Und ich glaube halt, diese Auseinandersetzung fände ich halt spannender. Aber sonst habe ich nur eigene Sachen angeguckt, die werde ich jetzt nicht featuren. Und auch nicht also von innen angeguckt, das ist ja dann auch mal so schwierig, weil wenn man auf der Bühne noch steht dabei. Ja, ich habe auch Sachen von draußen angeguckt, aber das war was anderes. Dann lass uns doch nochmal die letzten 5 Minuten nutzen, in die Zukunft zu schauen. Haben wir noch was in der... Also ich habe jetzt auf jeden Fall natürlich 48 Stunden Neukölln am nächsten Wochenende. Festival, was eben nur in diesem Stadtteil Neukölln stattfindet, und es hat einen großen Anteil an Performances und auch an Theater und auch an Impro und Mischformen davon. Da poppt überall was auf. Das ist, glaube ich, alles ist gratis, und das Einzige, was das Festival neben dem Titel, was Schatten dieses Jahr ist, festschreibt, ist, dass jede Produktion extra für das Festival gemacht werden muss. Das sind also auch alles Premieren. Ich finde das immer ganz spannend. Aber das sollte man auch wie das Performing Arts Festival angehen und sich da Spielorte anschauen und Gruppen. Einfach durch loslatschen. Köln laufen. Genau. Also das funktioniert super, weil es tatsächlich, wie du sagst, da poppt überall was auf. Also es sind auch bestimmte Orte, die dann eigentlich so als Projekträume für sich arbeiten. Alle irgendwie sind plötzlich die Türen offen und man kann da überall seine Nase reinstecken. Das macht total Spaß. Ja, ja, das ist auf jeden Fall die Empfehlung für die kommende Zeit. Genau, ja, dann, und was ich ja vorhin schon sagte, Nationaltheater Reinickendorf von Wegard Winge und Ida Müller ist irgendwie in der Reihe Immersion von den Berliner Festspielen, aber es ist tatsächlich in Reinickendorf, und die haben da so eine Reihe mit irgendwie so Ibsen-Dramen, die sie da so in irgendeiner Weise multimedial inszenieren, und die Texte sind so, dass ich keine Ahnung habe, was mich da erwartet, aber unser Gast von der ersten Sendung, Nils Förster, sagte, die Sachen von den beiden zählen zu seinen Top 10, was er schon immer gesehen hat, und das ist schon eine starke Ansage dann. Deswegen, das gucke ich mir gleich zweimal an. Und dann haben wir noch eine Ankündigung, wir wechseln den Sendeplatz. Wir springen vom 3. Dienstag auf den 1. Dienstag im Monat. Das ist auch fürs Ankündigen toll. Dann können wir nämlich besser die Monate überblicken. Es ist nicht mehr so überlappend. Aber es wird die gleichen qualitativen Diskussionen zum Thema freie Szene geben. Und wir werden weiter unser Herzblut vergießen, oder Makro? Ja. Und für dich vielleicht noch, gibt es noch einen Ausblick, auf den du dich schon im nächsten Monat freust? Ihr erwischt mich so im Loch. Das ist wirklich so gemein. Ich hätte das nicht mehr gefragt, Marco. Man taucht da so. Nee, es ist wirklich ganz kurz nach dem Festival. Ich muss mich so ein bisschen wieder sortieren. Also es ist natürlich immer, aber das ist auch nicht der nächste Monat, das ist noch der Juni. Aber du wirst demnächst auch eine Premiere haben, weil du bist im Probenprozess auch? Genau, aber das ist wird erst im Oktober, Mitte im Oktober sein. Also wir arbeiten so in Blöcken. Kannst du noch was dazu sagen? Ja, das ist wieder auch so dokumentarisches Theater oder recherchebasiert, und die Produktion heißt Rastplatz Marzahn, eben von den Spreeagenten Berlin, was meine Gruppe ist. Und es geht darum, das ehemalige Sammellager für Sinti und Roma in Berlin-Marzahn, an das zu erinnern, beziehungsweise das durch Erinnerungen von Zeitzeugen, die wir da verarbeiten, wieder ein bisschen sich rematerialisieren zu lassen, weil wirklich im Vorfeld der Olympischen Spiele 1936 das als Anlass genommen wurde, die Sinti und Roma sozusagen festzusetzen, irgendwo außerhalb der Stadt, was dann der Anfang war zur wirklich rassischen Verfolgung und zur Deportation in Konzentrationslager. Und es ist relativ wenig bekannt, dass es das in Berlin gab. Genau, und dazu arbeiten wir und suchen viele Dinge zusammen. Und Premiere im Oktober. Premiere ist Mitte Oktober, genau, dann tatsächlich auch in Hellersdorf im East End und dann Mitte November nochmal im Tagtheater im Aufbauhaus am Moritzplatz. Also einmal im Kiez und einmal im Herzen der Stadt. So. Gibt es denn da ein Theater oder ist es in dem Kino oder wo? Das ist das East End, ist, das ist ein Jugendzentrum eigentlich mit einer guten Veranstaltungsraum, da wir ja auch junge Menschen mit Profischauspielern zusammenbringen in der Arbeit als Darstellerinnen und Darsteller. Genau, und dann eben das Tag ist ja bekannt, glaube ich, ne, am Moritzplatz. Wunderbar. Vielen Dank, wir müssen raus. Die nächste Sendung folgt, Marco. Genau. Dann sagen wir jetzt artig auf Wiedersehen bis in nicht mehr so weit hin. Ja, also wir sagen erstmal nochmal vielen Dank. Ich danke euch, war sehr nett mit euch zu plaudern. Danke dir. Danke, Makro. Ja, danke, Thomas. Danke, Susanne. Und ja, dann viel Spaß. Bis mal. Genau. Bis dann. Tschüss. Tschüss.